globale Großbanken, die in so vielen Märkten tätig sind, werden heutzutage kaum ein Geschäftsmodell haben, was nicht Berührung zu kriminellen Geldern hat. In terms of financial deregulation, the City of London itself has offered a lot of. Bei der Bankenregulierung bot die City of London viele Schlupflöcher an. Dazu gehört, dass Finanzakteure, dass Banker gerichtlich nicht verfolgt werden. Das ist Teil einer Liberalisierungsstrategie. Es zeigt, die Schweiz geht einen Sonderweg und es gibt höhere Werte außerhalb der Gesetze, die über den Gesetzen stehen. Und das ist der Schutz der eigenen vermeintlichen wirtschaftlichen Grundlage. Die Zürcher Justiz setzt den Schutz auch illegal operierender Banken mit Schweizer Staatsinteresse gleich. Gefängnis und Milliardenstrafen. Das kriminelle Potenzial der Bankenbranche. Ein Feature von Matthias Holland-Letz. 30. Januar 2020. Jahresmedienkonferenz der Deutschen Bank. Christian Sewing, seit April 2018 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, verteidigt den harten Sparkurs, spricht von Reformen, wirbt um Vertrauen. Inzwischen haben wir die wegweisenden Entscheidungen getroffen und die radikalste Transformation der Deutschen Bank seit 2 Jahrzehnten gut vorangebracht. Deutsche Bank, gegründet 1870 in Berlin, weltweit tätig. Beschäftigte 2019 rund 87.600 Menschen. Erzielte 2019 einen Verlust nach Steuern von 5,2 Milliarden Euro. Sewing will das 150 Jahre alte Finanzunternehmen umbauen. Er will die Kosten senken, mehr Kundenorientierung, den Bereich Investmentbanking verkleinern, in den Klimaschutz investieren. Er fordert zudem Schluss mit Geschäften, die der Deutschen Bank Milliarden an Strafzahlungen gekostet haben und Mitarbeiter der Bank ins Gefängnis brachten. Washington DC, 17. Januar 2017. Die Deutsche Bank einigt sich mit dem US-amerikanischen Justizministerium auf einen Vergleich und zahlt 7,2 Milliarden Dollar an Strafgeldern und Entschädigung. Die Bank hatte sich im Vorfeld der Finanzkrise von 2008 daran beteiligt, hochriskante Hypothekenkredite in Wertpapiere zu verpacken und als angeblich lukrative Kapitalanlage zu verkaufen. Karlsruhe, 15. Mai 2018. Der Bundesgerichtshof bestätigt ein Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main. Ein Händler der Deutschen Bank muss für 3 Jahre ins Gefängnis. Er handelte mit Treibhausgas-Emissionszertifikaten und trickste bei der Umsatzsteuer. Auf Kosten des Staates. Insgesamt machte die Deutsche Bank AG in den Umsatzsteuervoranmeldungen Oktober 2009 bis Februar 2010 145,4 Millionen Euro zu Unrecht geltend. Der Vorstandschef kündigt im Juli 2019 an, die bankinternen Kontrollsysteme zu verbessern. In einem Schreiben an die Mitarbeiter heißt es: Es geht um eine neue Kultur. Eine Kultur, die unsere Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft ernst nimmt. Geht die Deutsche Bank in Zukunft also entschlossener vor, um kriminelles Handeln und gesellschaftsschädigende Spekulationen zu verhindern? Oder haben Kritiker recht, die von Greenwashing und Imagepolitur sprechen? Und wie steht es um andere international tätige Großbanken, die in den vergangenen Jahren ins Visier der Ermittlungsbehörden gerieten? London, Canary Wharf. Das ehemalige Hafengelände beherbergt heute Finanzinstitute. Eindrucksvolle Bürotürme, viel Glas, gewaltige Eingangshallen, Zugangskontrollen. Credit Suisse, Barclays, Citigroup, JP Morgan, alle sind sie hier. Auch die HSBC, der in den letzten 20 Jahren mehrfach schmutzige Geschäfte nachgewiesen wurden. HSBC, die einstige Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Gegründet 1865 in Hongkong, damals Teil des britischen Empire. Weltweit tätig, Zentrale in London. Beschäftigte 2019 rund 235.000 Menschen, 2,5-mal so viel wie die Deutsche Bank. erwirtschaftete 2019 einen Gewinn vor Steuern von 13,3 Milliarden Dollar. Ben Cowdock von Transparency International UK in London, einer gemeinnützigen Organisation, die die Bekämpfung von Korruption in Wirtschaft und Politik auf ihre Fahnen geschrieben hat. Einer der größten Fälle von Geldwäsche der HSBC war der Fall des Sinaloa-Kartells. Die wuschen das Geld, indem sie HSBC-Konten in den USA nutzten. US-amerikanische Ermittler hatten nachgewiesen, dass die HSBC mit der mexikanischen Drogenmafia zusammenarbeitete. Kistenweise habe die HSBC Bargeld des Sinaloa-Kartells angenommen. Jahrelang. 881 Millionen Dollar konnten die Drogenbosse auf diese Weise in die USA schleusen. Außerdem habe die HSBC Geschäfte mit einer Bank in Saudi-Arabien gemacht, die Verbindungen zu islamistischen Terroristen unterhalte. US-Behörden verurteilten die Großbank deshalb zu einer Strafe von 1,9 Milliarden Dollar. HSBC musste ein hohes Strafgeld zahlen, wegen fehlender Kontrollmechanismen, die diese Geldwäsche ermöglichten. Das war 2012. Die Bank gelobte Besserung. Doch 3 Jahre später deckte das Consortium of Investigative Journalists auf: Die HSBC-Niederlassung in der Schweiz half Kunden in großem Stil, Steuern zu hinterziehen. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank hatte interne Dokumente weitergegeben. Bekannt wurde die Affäre unter dem Schlagwort SwissLeaks. 2017 folgte Global Laundromat, die globale Geldwaschmaschine. Die britische Zeitung Guardian berichtete: HSBC habe von 2010 bis 2014 etwa 543 Millionen Dollar schmutziges Geld gewaschen, vor allem russischer Herkunft. Auch Barclays, Royal Bank of Scotland und weitere Geldinstitute hätten sich daran beteiligt. Auch wenn es Wirtschaftskriminalität in vielen Branchen gibt, drängt sich angesichts der Summen und der Häufung der Fälle die Frage auf: Sind Banken anfälliger als andere Geschäftszweige? Die Antwort von Gerhard Schick ist eindeutig. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen leitet heute den Verein Bürgerbewegung Finanzwende. In der Finanzbranche sind in den Jahren vor dem Ausbruch der Finanzkrise die Regeln immer weiter reduziert worden. Und es ist eine Kultur entstanden, in der die Vorstände nur noch drauf geguckt haben, was verdient wird, aber nicht wie es verdient wird. Und in der häufig die Augen zugemacht worden sind. Gerhard Schick hat beobachtet, dass da eine völlig andere Welt entstanden ist und die rechtlichen Grundlagen in den einzelnen Staaten weniger als rechtliche Rahmen, an denen man sich halten muss, angesehen worden sind. Man hat sich die verschiedenen Anlegerschutzregeln angeschaut zwischen den verschiedenen Ländern und gesagt, in dem Land sind sie besonders schwach, da kann man besonders reingehen. Also das ist sozusagen eine Veränderung der Denkweise, das Recht nicht mehr als Handlungsgrundlage, sondern als Ertragsquelle zu sehen. Zudem entwickelten die Banken immer kompliziertere Finanzprodukte, sogenannte Derivate. Oft nichts anderes als Wetten darauf, wie sich Preise entwickeln. Preise für Öl, Rohstoffe, landwirtschaftliche Produkte, Immobilien. Vor allem aber hatten die Verantwortlichen den Eindruck, niemand kapiert mehr, was sie tun. Der Eindruck war, wir müssen keine Angst haben, dass ein Staatsanwalt versteht, was wir tun. Wir können uns alles erlauben. September 2019. Razzia bei der Commerzbank in Frankfurt, berichtet die Wirtschaftswoche. Es geht um mögliche illegale Geschäfte zu Lasten der Steuerzahler. März 2019. Durchsuchung beim Co-Chef der Berenbergbank Hamburg. Verdacht auf Verstoß gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Dezember 2018. Razzia bei der Lebacher Volksbank im Saarland. Verdacht auf Geldwäsche. März 2018. Akten der Privatbank MM Warburg in Hamburg werden beschlagnahmt. Es gibt Hinweise auf Steuerhinterziehung. Und immer wieder Razzien bei der Deutschen Bank. Zuletzt im September 2019. Wegen möglicher Beteiligung an Geldwäsche. Das Wirtschaftsmagazin Impulse veröffentlicht inzwischen Tipps, wie sich Banken und Unternehmen bei einer Razzia verhalten sollten. Beamte hereinbitten, um drastische Bilder zu vermeiden. Ja, herzlich willkommen. Um Zufallsfunde durch die Beamten zu vermeiden, empfiehlt es sich, bei der Durchsuchung anwesend zu bleiben. Idealerweise hat das betroffene Unternehmen einen Durchsuchungsbeauftragten, also jemand, der sich weitergebildet hat und auskennt in allen hier angerissenen Fragen. Kaffee! Auch US-amerikanische Großbanken bekamen Ärger mit Ermittlern und Aufsichtsbehörden. Beispiel? Bank of America zahlte 2014 im Rahmen eines Vergleichs 16,6 Milliarden Dollar. Die Bank hatte, ähnlich wie die Deutsche Bank, in großem Stil faule Hypothekenkredite als Wertpapiere verkauft. Goldman Sachs einigte sich 2016 mit dem US-Justizministerium darauf, 5 Milliarden Dollar zu zahlen. Ebenfalls wegen zwielichtiger Geschäfte mit Hypothekenkrediten. Etliche Banken, so verdichtet sich mittlerweile auch der Eindruck in der Öffentlichkeit, haben beträchtliches kriminelles Potenzial entwickelt, agieren abseits der Legalität und noch weit öfter jenseits jeglicher ethischer Norm. Ein Blick nach Großbritannien, genauer gesagt in die City of London, liefert nach Ansicht von Historikern einen Schlüssel zum Verständnis, wie es dazu kommen konnte. Großbritannien war einst das größte Kolonialreich, das die Welt je gesehen hatte. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg zerbröselte das Empire. Ein Schock für das britische Establishment. Die britische Regierung und die Bank von England taten ab den späten 1950er Jahren alles, damit wenigstens der Finanzplatz London seine weltweite Bedeutung behält. Doch was könnte London als Bankenstandort attraktiv machen? Möglichst wenig Vorschriften. Auf diesen Punkt bringt es der britische Finanzexperte und Buchautor Nicholas Jackson. In terms of financial deregulation, the City of London itself has offered a lot of. Bei der Bankenregulierung bot die City of London viele Schlupflöcher an. Dazu gehört, dass Finanzakteure, dass Banker gerichtlich nicht verfolgt werden. Das ist Teil einer Liberalisierungsstrategie. Der Finanzplatz London nutzte zudem die Reste des Empire, die britischen Überseegebiete sowie die Kanalinseln. Alles Orte, an denen es noch unregulierter zugeht als im Mutterland. London ist verbunden mit den britischen Steueroasen, insbesondere mit den Cayman Islands, Jersey und Bermuda. Diese Orte fangen Finanzgeschäfte aus aller Welt ein und sorgen für einen erheblichen Teil der Aktivitäten und der Profite in der City of London. Wie britische Behörden mit Banken umgingen, die Gesetze übertraten, zeige besonders drastisch ein Fall aus den 1980er Jahren. The most corrupt bank in world history, the Bank of Credit and Commerce International, BCCI. Die korrupteste Bank der Weltgeschichte. Die Bank of Credit and Commerce International, BCCI. Das war eine Bank, die hat Raketentechnik finanziert, nukleares Material, Heroin, Drogenbarone. Es war das Schlimmste vom Schlimmsten. Head offices in the City of London were. Die Zentrale lag in der City of London, nur wenige Minuten Fußweg von der Bank of England entfernt. Großbritannien wusste davon, aber erlaubte all diese kriminellen Aktivitäten. Erst US-Ermittler brachten diese Bank zu Fall, berichtet Nicholas Jackson. Doch er stellt auch nüchtern fest, die britische Liberalisierungsstrategie hatte Erfolg. Banken aus Europa, aus Deutschland und Frankreich und so weiter kamen nach London. Sie nannten es den Wilden Westen der Finanzbranche, das Guantanamo der Finanzbranche, wo du Sachen tun kannst, die dir zu Hause nicht erlaubt sind. Rolling Stones Secret Barcelona Deutsche Bank Show 2007. Medien berichten über ein Exklusivkonzert in der katalanischen Großstadt. Für wichtige Kunden und Starhändler der Deutschen Bank. 3,5 bis 4 Millionen Euro hätten die Rolling Stones für den Auftritt im Juli 2007 kassiert. So die spanische Zeitung El País. Anshu Jain, ein Brite mit indischen Wurzeln, leitet seit 2001 das Investmentbanking der Deutschen Bank. Er persönlich habe das Exklusivkonzert mit Mick Jagger eingefädelt, schreibt Buchautor Dirk Labs. Wenige Tage nach der Sause rollt die weltweite Finanzkrise heran. Was war geschehen? Nehmen wir als Beispiel einen Schlachthof. Im Kühlhaus tonnenweise verdorbenes Fleisch. Wir schneiden das Ekelfleisch in Scheiben, legen ein paar frische Würste dazu und machen daraus Pakete. Mit Schleife darum. So ähnlich sahen die Finanzprodukte aus, die Investmentbanker geschaffen hatten. Wertlose US-amerikanische Hypothekenkreditverträge, vermischt mit ein paar seriösen Krediten, zusammengeschnürt und in ein Wertpapier verwandelt. Dessen Name? Collateralized Debt Obligation. Kurz CDO. Das Gammelfleischpaket bekommt ein Gütesiegel, ausgestellt von einem Prüfer, den der Schlachthofbetreiber bezahlt hat. Dann ab in den Handel. Ratingagenturen, die von den Banken bezahlt wurden, deklarierten die CDO als hochwertig. Banken in vielen Ländern griffen zu und kauften CDO, oft finanziert auf Pump. Warum auch nicht, dachten sie. Der US-Immobilienmarkt boome doch und die Ratingagenturen bürgten für Qualität. US-Großbanken verkauften bis 2008 CDO mit einem Volumen von 1.400 Milliarden Dollar. Die Gammelfleischverkäufer lassen sich noch mehr einfallen. Sie versichern ihre Pakete für den Fall, dass sich der Inhalt als wertlos entpuppt und sie keine Käufer finden. Eine Kreditausfallversicherung für CDOs. Credit Default Swaps. Kurz CDS. Investmentbanken und Hedgefonds begannen, mit CDS zu spekulieren. Sie wetteten darauf, dass einzelne Kreditnehmer pleite gehen und dann die Nachfrage nach CDS steigt. Immer mehr CDS entstanden. CDS und CDO verteilten die Risiken des überhitzten amerikanischen Immobilienmarktes auf der halben Welt. Der US-Großinvestor Warren Buffett sprach von finanziellen Massenvernichtungswaffen. 2007 platzt die Bombe. Die Immobilienpreise in den USA fallen. Hauseigentümer, oft ohne Arbeit und Einkommen, können die Zinsen für ihre Hypothekenkredite nicht mehr bezahlen. Banken erkennen, dass die CDOs nichts wert sind. Millionenfach werden Kreditausfallversicherungen fällig. Der Schock des schwarzen Montags sitzt immer noch in den Knochen. Also heute haben hier wirklich viele Leute, gerade auch in den frühen Morgenstunden, die Nerven verloren. Panikstimmung, verkaufen Anleger Aktien quer durch alle Branchen. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. Die Krise zieht immer weitere Kreise. Besonders gebeutelt wurde einmal mehr die Großbank UBS. Diese ernste globale Finanzmarktkrise wird tiefe Spuren hinterlassen. Im Juli 2007 bricht die IKB Bank in Düsseldorf zusammen. Die britische Bank Northern Rock kollabiert. Der US-Versicherungskonzern AIG wankt. Lehman Brothers geht unter. Weltweit wissen Banken nicht mehr, wie hoch ihre Schulden sind. Millionen Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Allein in Deutschland stellt die Regierung 480 Milliarden Euro bereit, um die Banken zu retten. Beim Zocken mit den CDO hatte die Deutsche Bank eine gewichtige Rolle gespielt. Der Autor Dirk Labs schreibt in seinem Buch über Deutschlands einstige Vorzeigebank: Telefonate, E-Mails und interne Memos bewiesen, dass viele Manager der Deutschen Bank, insbesondere in New York, die CDO-Maschine am Laufen gehalten hatten. Wohlwissend, dass man die Käufer bei den Geschäften dreist belügen musste. Nils-Ole Oehrmann, ehemaliger Unternehmensberater, heute Professor für Ethik an der Leuphana-Universität in Lüneburg und an der Britischen Universität Oxford, hat ein Buch über Investmentbanker geschrieben. Er vergleicht sie mit den spanischen Eroberern des 16. Jahrhunderts, den Konquistadoren. Das waren keine spanischen Soldaten, sondern Söldner. Weiter ist wichtig bei der Conquista, dass sie mit einer sehr kleinen Zahl von Leuten, 200 bis 300 Leuten, es geschafft haben, einen ganzen Kontinent unter Kontrolle zu bekommen. Und am Ende ist wichtig bei den Konquistadoren, dass sie natürlich auch an ihrem Risiko, was sie eingehen, um Eldorado, das Goldland zu finden, am Ergebnis beteiligt sind. Das Grundmodell Conquista ist bei den Bankern recht ähnlich, mit einem großen Unterschied: die handeln mit dem Geld anderer Leute. Investmentbanker kaufen und verkaufen Aktien im Auftrag ihrer Kunden. Sie organisieren Firmenübernahmen und entwickeln hochkomplizierte Finanzprodukte, Derivate. Sie bewegen täglich Millionen Summen und erwirtschafteten lange bis zu 70% des Umsatzes einer Großbank. Diese Geschäfte bringen hohe Boni ein, doch sie sind riskant. Dazu braucht es Menschen mit ganz bestimmten Eigenschaften. Ich bin Stürmer, das heißt, ich bin nicht der, der hinten steht und in Ruhe verteidigt, sondern ich bin der, der immer wieder angreift und das Risiko sucht und damit für meine Kunden Geld verdient. Und das ist ein anderes Psychogramm als etwa das eines Torwarts. Aggressiv, hungrig nach Erfolg und loyal nur gegenüber dem Anführer und den Mitstreitern. Nicht notwendigerweise gegenüber der Bank. Auch hier passt das Bild des Conquistadors. Die fühlten sich auch in nur geringem Maße der spanischen Krone verpflichtet, als ihrem Arbeitgeber, der sie da ursprünglich hingeschickt hat, aber in hohem Maße einander, weil sie eine Risikogemeinschaft oder eine Schicksalsgemeinschaft sind. Natürlich ist es immer schwer zu sagen, was sind die Investmentbanker, aber wenn man sich die Gruppe anschaut, werden die eine hohe Loyalität untereinander haben. Die Arbeitsbedingungen knallhart. 60 bis 80 Stunden die Woche, auch am Wochenende, auch nachts. Bankintern ist es so, dass sich wie ein Leistungssportler natürlich permanent mit anderen Händlern um sich herum und anderen Investmentbankern messen. Wer macht die höchsten Umsätze, wer schöpft die höchsten Profite ab? Wer nicht mithalten kann, wird gefeuert. Ein enormer Druck, dem nicht jeder gewachsen ist. Manche steigen aus. Andere werden krank, verzweifeln. Auch hochrangige Manager sehen mitunter keinen Ausweg. Ich würde Ihnen zustimmen, dass Selbstmorde in der Finanzbranche in den letzten Jahren so durch die Presse gegangen sind, dass Sie und ich das natürlich wahrgenommen haben, weil das auch sehr exponiert ist. Selbstmord im Jahr 2008. Alex Widmer, damals Vorstandschef der Schweizer Privatbank Julius Baer. Selbstmord im Jahr 2014. Calogero Gambino, Jurist der Deutschen Bank in New York. Selbstmord ebenfalls 2014. William Brooksmith, Risikomanager der Deutschen Bank, zuletzt in London. Tot aufgefunden im September 2019. Ivar Rehe, der ehemalige Leiter der Filiale der dänischen Danske Bank in Estland. Tot aufgefunden im Januar 2020, mutmaßlich Selbstmord. Nuno Ribeiro da Cunha, Manager der portugiesischen Bank Eurobic. Dabei sollte doch alles anders werden. Nach der Finanzkrise mit ihren verheerenden Schäden überboten sich die Regierungen in Washington, London und den Hauptstädten auf dem europäischen Kontinent mit Vorschlägen zur Regulierung und besseren Aufsicht der Branche. Und auch die, oftmals vom Steuerzahler geretteten Banken, gelobten Besserung. Ein anderes Klima, ethische Grundsätze, Schluss mit der Jagd nach den Boni um jeden Preis. Allerdings, kaum welche der potenziell toxischen Instrumente des Derivatenhandels wurden abgeschafft. Zudem kamen neue Tricks auf ganz anderem Feld ans Licht. Einer von ihnen arbeitete mit dem sogenannten LIBOR. London Interbank Offered Rate. Am LIBOR orientierten sich weltweit Millionen von Finanzmarktgeschäften, etwa die Berechnung von Immobilienkrediten. Ein Richtzins also auch für jene, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Die größten Banken gaben jeden Tag gegen Mittag Londoner Zeit an, zu welchem Zinssatz sie Geld verleihen würden. Aus den gemeldeten Zahlen wurde in London der Durchschnitt berechnet. Fertig war der LIBOR. Doch Händler diverser Großbanken sprechen sich ab und setzen den LIBOR mal höher, mal tiefer. Ganz so, wie es für ihre eigenen Geschäfte am günstigsten ist. Ähnlich verfahren sie mit anderen Richtzinswerten, etwa dem Euribor. Einer der Händler heißt Christian Bitard. Gebürtiger Franzose, kam 1999 zur Deutschen Bank in London. Ein höchst erfolgreicher Investmentbanker, dank der Zinsmanipulationen. Zwischen 2005 und 2009 kassierte er über 57 Millionen Pfund an Gehalt und Boni. Dann flog der Schwindel auf. Veröffentlichungen in den USA, etwa im Wall Street Journal, hatten die Ermittlungen in Gang gebracht. Das südliche Themse-Ufer zwischen London Bridge und Tower Bridge. Hier steht, kaum beachtet von den Touristen, ein eher schlichter Zweckbau. Der Southwark Crown Court. Vor diesem Gericht wurde 2015 einer der Drahtzieher der Libor-Euribor-Manipulation verurteilt. Tom Hayes, ehemals Händler der UBS und der Citigroup. 14 Jahre Gefängnis, später reduziert auf 11 Jahre. Auch weitere Banker müssen wegen Zinsmanipulation in Haft. Colin Birmingham, ehemals Barclays Bank. 5 Jahre Gefängnis. Philippe Moyousef, ehemals Barclays Bank. 8 Jahre Haft. Carlo Palombo, ehemals Barclays Bank. 4 Jahre Gefängnis. Und? Christian Bittard, ehemals Deutsche Bank, London. 5 Jahre und 4 Monate. Die Deutsche Bank einigt sich im April 2015 mit US-Behörden wegen der Beteiligung an den Zinsmanipulationen, ein Strafgeld von 2,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Anshu Jain, Co-Vorstand der Deutschen Bank und oberster Chef von Bittard, verlässt die Bank zum 30. Juni 2015. Jain fällt weich. Er kassiert eine Abfindung in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Außerdem darf er Büroräume, Sekretariat und Dienstwagen bis 2017 weiter nutzen. Landgericht Bonn, Herbst 2019. Strafverfahren zum größten Steuerraubzug in der bundesdeutschen Geschichte. Cum-Ex. Cum-Ex steht für einen Deal, bei der sich Banken und Kapitalanlagegesellschaften gleich mehrfach eine Steuer erstatten ließen, die sie nie bezahlt hatten. Wie das funktionierte? Wer Aktien besitzt, kassiert einmal im Jahr eine Dividende. Also Kapitaleinkommen. Dieses Einkommen ist erst einmal steuerpflichtig. Und für die auferlegte Steuer gibt es eine Bescheinigung vom Finanzamt. Aber wer zahlt schon gern Steuern? Und tatsächlich haben Investoren in manchen Fällen einen Anspruch auf Rückerstattung. Nur, dass sie bei den Cum-Ex-Geschäften gleich mehrfach kassiert haben, obwohl die Steuer nur einmal bezahlt wurde. Der Trick funktioniert so. Kapitalanlagegesellschaften verabredeten sogenannte Leerverkäufe. Sie kauften eine Aktie und vereinbarten, dass der Verkäufer das Papier erst nach dem Stichtag für die Dividendenzahlung liefert. Dann wurde sie schnell zwischen Investor, Fonds und Bank hin und her geschoben, sodass der Fiskus im Unklaren blieb, wem sie zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung wirklich gehörte. Im Ergebnis stellte das Finanzamt mehrere Steuerbescheide aus. Und die Investoren holten sich das Geld gleich mehrfach zurück. Tarnen und Täuschen. Ein System, das bis zum Jahr 2012 prächtig funktionierte. Geschätzter Schaden für den deutschen Staat 10 Milliarden Euro. Der Sitzungssaal S011 im Landgericht Bonn. Lange Holztische mit Namensschildern und Mikrofonen. Weinrote Polsterstühle. Vorne sitzen drei Richter, links die Staatsanwälte. Rechts haben die beiden Angeklagten, zwei ehemalige Aktienhändler, ihren Platz. Neben und hinter den Angeklagten sehe ich 14 Anwältinnen und Anwälte. Warum so viele? Weil an diesem Strafverfahren auch zwei Banken und zwei Kapitalanlagegesellschaften beteiligt sind. Darunter die Hamburger Warburg Bank und eine Tochtergesellschaft der französischen Bank Société Générale. Tobias Gülich, Pressesprecher des Bonner Landgerichts. Das sind Banken- und Kapitalanlagegesellschaften, deren Beteiligung hier angeordnet worden ist. Das kann dann gemacht werden, wenn die Kammer bzw. die Richter davon ausgehen, dass es möglich ist, dass am Ende gegen diese Gesellschaften Gelder eingezogen werden können, die möglicherweise durch Straftaten erlangt worden sind. Im April wird das Urteil erwartet. Anschließend könnte nach Presseberichten eine regelrechte Prozessflut starten, mit Anklagen wie am Fließband. Am Landgericht Bonn sollen dazu bis zu 10 Strafkammern eingerichtet werden. Beschuldigungen richten sich gegen knapp 600 Banker, Manager, Anwälte und Steuerberater. Ich fahre nach Stuttgart. Dort treffe ich einen Mann, der in hohem Maße dazu beigetragen hat, dass Cum-Ex-Geschäfte jetzt vor Gericht verhandelt werden. Eckhard Seid. Eckhard Seid erhielt im Jahr 2013 geheime Unterlagen der Schweizer Privatbank J. Safra Sarrazin. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank hatte sie beschafft. Privatbank J. Safra Sarrazin. Hauptsitz Basel. Gegründet 1841. Beschäftigte 2018 insgesamt 2151 Frauen und Männer. Im selben Jahr Bruttogewinn in Höhe von 537 Millionen Schweizer Franken. Eckhard Seid ist Rechtsanwalt. Er vertrat damals einen Unternehmer, der sich von der Bank Sarasin betrogen fühlte. Die Dokumente belegten, dass die Privatbank Sarasin höchst fragwürdige Geschäfte machte. Cum-Ex. Seid informierte darauf Finanzbehörden in Deutschland und erstattete Strafanzeige in Zürich. Überraschende Folge: Eckhard Seid und der ehemalige Bankmitarbeiter wurden vom Bezirksgericht Zürich angeklagt, wegen Wirtschaftsspionage und Verstoß gegen das Schweizer Bankgeheimnis. Die Staatsanwaltschaft habe jeweils 3,5 Jahre Haft gefordert, berichtet Seid. Im März 2019 kam es zum Prozess. Es war relativ schnell erkennbar, dass das Gericht uns unfreundlich gestimmt ist, sodass wir schon nicht sicher sein konnten, dass wir als freie Leute, freie Menschen diesen Gerichtssaal verlassen werden. 2 Tage dauerte das Verfahren. Dann sprach das Bezirksgericht Zürich Seid vom Vorwurf der Wirtschaftsspionage frei. Dennoch wurde er verurteilt, wegen Verstoß gegen das Schweizer Bankgeheimnis. Die Strafe? 360 Tagessätze zu jeweils 460 Schweizer Franken, ausgesetzt auf Bewährung. Seids Helfer saß 6 Monate in Schweizer Untersuchungshaft. Er wurde zu 13 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, plus Geldstrafe. Ich habe das Urteil als schmutziges Urteil bezeichnet. Es geht ja um Cum-Ex-Produkte, illegale Produkte, hochkriminell. Das Gericht sagte, es ist deshalb keine Wirtschaftsspionage, weil die Bank Sarasin diese Produkte heute nicht mehr vertreibt. Im Umkehrschluss bedeutet die Logik, es wäre Industriespionage, wenn die Bank Sarasin oder ein anderes Schweizer Institut solch illegale Finanzprodukte heute noch verkaufen würde. Wenn man diese Kuriosität weiter treibt, dann hätte das 3,5 Jahre Haft bedeutet. Eckhard Seid will das Urteil anfechten. Auch die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. Es zeigt, die Schweiz geht einen Sonderweg und es gibt höhere Werte außerhalb der Gesetze, die über den Gesetzen stehen. Und das ist der Schutz der eigenen vermeintlichen wirtschaftlichen Grundlage. Die Zürcher Justiz setzt den Schutz auch illegal operierender Banken mit Schweizer Staatsinteresse gleich. Noch einmal zurück nach Großbritannien. Hier, wo die Deregulierung ihren Anfang nahm und immer noch mit harten Bandagen gegen staatliche Kontrollen gekämpft wird, kann man beobachten, dass die Konsequenzen die gesamte Gesellschaft treffen. Die britische Strafverfolgungsbehörde NCA, die National Crime Agency, schätzt, dass jährlich mehr als 100 Milliarden Pfund an schmutzigem Geld nach Großbritannien fließen. Geld, das gerne in Immobilien investiert wird. In London treffe ich Oliver Bullough, Buchautor und Experte für Geldwäsche. If you're a big thief and you haven't got a property in London, then you're not doing it right. Everyone's here. Wenn du ein großer Gauner bist und du hast keine Immobilie in London, dann machst du was falsch. Alle sind hier. Die Mubarak-Familie, die früheren Herrscher in Ägypten, die Gaddafi-Familie aus Libyen, Oligarchen aus Russland, Ukraine, Kasachstan, die Tochter des früheren Präsidenten von Angola, Joe Lowe, der, wie die Amerikaner sagen, 4,5 Milliarden Dollar aus Malaysia gestohlen hat. Oliver Bullough erklärt, Häuser in London werden oft von Briefkastenfirmen gekauft, die in einer der britischen Steueroasen registriert sind. So sei es schwer zu erfahren, wer der eigentliche Besitzer ist. Aus streng wirtschaftlicher Sicht profitiert Großbritannien. Wenn du Immobilienmakler bist und du verkaufst Häuser, profitierst du. Wenn du Anwalt bist und du arrangierst den Verkauf, profitierst du. Wenn du eine Bank bist, die all dieses Geld bewegt, profitierst du. So viel Geld. Und dieses Geld wird überall verteilt, in London und anderswo. Ben Cowdock berichtet zudem, viele der Immobilien in London, die zum Zwecke der Geldwäsche gekauft wurden, stehen leer. Die Menschen in Großbritannien bekommen ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Sie sehen, dass große Häuser von korrupten Leuten gekauft werden und die wohnen nicht mal dort. Sie wohnen gewöhnlich in der Hotelsuite. Und zur selben Zeit haben wir große Wohnungsnot in Großbritannien. Hin und wieder gelingt es britischen Ermittlern, Geldwäsche nachzuweisen und Vermögen zu beschlagnahmen. Der Guardian berichtete im August 2019 über Vlad Luka Filat, dessen Vater Wladimir Filat, der ehemalige Ministerpräsident von Moldawien, sitze wegen Beteiligung an einem 800-Millionen-Pfund-Diebstahl im Gefängnis. Der in London lebende Sohn müsse nun 500.000 Pfund aushändigen. Auch andernorts sorgt Geldwäsche für Schlagzeilen und bringt Banken in Bedrängnis. Miami, USA, Oktober 2018. Matthias Krull von der Schweizer Privatbank Julius Baer muss für 10 Jahre ins Gefängnis. Laut US-Gericht betrieb er Geldwäsche zum Vorteil reicher Geschäftsleute aus Venezuela. Tallinn, Estland, Oktober 2019. Die dänische Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheverbrechen in Europa. 200 Milliarden Euro sollen nach Presseberichten von 2007 bis 2015 über die Danske Bank-Filiale in Estland gewaschen worden sein. Die Deutsche Bank räumt ein, bis 2015 als Korrespondenzbank für die estländische Danske-Filiale Überweisungen angenommen zu haben. Man habe mit Kunden der Danske Bank aber keine Geschäftsbeziehung unterhalten, so die Deutsche Bank. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung veröffentlicht Ende 2018 eine Studie, die aufhorchen lässt. Es geht um Banker, die in die Politik wechseln und um Politiker, die einen Job in der Finanzindustrie annehmen. Ein Phänomen, das unter dem Namen Drehtüreffekt bekannt ist. Die Studie verwertete Daten aus 32 westlichen Ländern und untersuchte die Lebensläufe von mehr als 400 Zentralbankchefs und Finanzministern. Sie zeigt unter anderem, Finanzminister, auch und sogar vor allem aus linken Parteien, wechseln später mit höherer Wahrscheinlichkeit in die Finanzindustrie, wenn sie während ihrer Amtszeit ihren zukünftigen Arbeitgebern durch eine Deregulierungspolitik gefällig waren. Es zeigte sich auch, Zentralbankchefs, die vorher in Privatbanken tätig waren, sind besonders geneigt, die Finanzindustrie zu liberalisieren. Die Autorin der Studie, Elisa Maria Wirsching, forderte Regeln, die den Drehtüreffekt verhindern, ohne Konsequenz. Wie einflussreich die Bankenlobby agiert, hat Finanzexperte Gerhard Schick am konkreten Beispiel erlebt. Er arbeitete im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Der befasste sich auch mit Arnold Ramakers, einem ehemaligen Finanzrichter und Steuerexperten aus Düsseldorf, und stellte fest, dass Herr Ramakers angesichts einer konkreten Personalnot im Finanzministerium im Bereich Steuern und Investmentsteuerrecht vom Finanzgericht Düsseldorf dann in das Finanzministerium nach Berlin wechselte. Später ist er dann nach einer Beurlaubung von den Bankenverbänden bezahlt worden und er ist derjenige, der zuständig war für die Formulierung des Cum-Ex-Teils im Jahressteuergesetz 2007. Das heißt, genau der Gesetzesstelle, die dann den großen Boom bei den Cum-Ex-Geschäften ausgelöst hat. Er hat nachher einen kritischen Hinweis, dass dieses Gesetz in die falsche Richtung wirkt, abgeblockt. Gerhard Schick sieht erhebliche Mitschuld bei den damals verantwortlichen Bundesfinanzministern. Von daher hochproblematische Zustände im Finanzministerium unter Steinbrück und Schäuble. So etwas dürfte in einer ordnungsgemäßen Verwaltung nie vorkommen. Dazu erklärte ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, er habe nicht gewusst, dass Arnold Ramakers von den Banken bezahlt worden sei. Ich möchte wissen, welche Lehren haben Politik und Banken gezogen aus Geldwäscheverbrechen, illegalen Cum-Ex-Geschäften und Finanzkrise? Es gibt sicher Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche, meint Ben Cowdock von Transparency International UK in London. Aber das muss unterstützt werden durch zusätzliche Ressourcen. Die National Crime Agency forderte kürzlich Milliarden Pfund zusätzlich, um dieses Problem anzugehen. Solange die Regierung darauf nicht eingeht, sind wir nicht in der Lage, diese gewaltigen Summen an schmutzigem Geld, die nach Großbritannien strömen, wirksam zu bekämpfen. Die EU verschärfte ihre Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung. Deutschland hat darauf ein neues Geldwäschegesetz verabschiedet, das seit 1. Januar 2020 in Kraft ist. Immobilienmakler, Notare oder Goldhändler sind stärker als bisher verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden. Geschäftstransaktionen mit sogenannten Hochrisikoländern sind laut Gesetz besonders genau zu prüfen. Das reiche nicht, erklären hingegen Organisationen wie Transparency International Deutschland. Sie fordern mehr Personal und Sachmittel für die Ermittlungsbehörden und eben Transparenz. Das heißt vor allem, Grundbücher öffentlich machen, damit jeder prüfen kann, wer der wirkliche Eigentümer eines Gebäudes ist. Und die Lehren aus der Finanzkrise? Man hat versucht, den Banken striktere Regeln zu geben. Sie müssen mehr berichten darüber, was sie jetzt an Krediten vergeben. Resümiert Thomas Fricke, ehemals Chefökonom der Financial Times Deutschland. Fricke leitet heute das Forum New Economy, eine Denkfabrik in Berlin. Sie müssen darlegen, dass sie die Anleger aufgeklärt haben. Sie müssen mehr Geld hinterlegen als Eigenkapital. Allerdings ist das so gering, dass man nicht davon ausgehen kann, dass eine Bank, wenn sie jetzt wirklich in so einer Blase ist und viel Geld machen kann, sich dadurch abschrecken lässt. Da hat man sehr viel zu wenig gemacht und deshalb ist eigentlich die Gefahr noch relativ groß, dass man wieder dieselben Phänomene hat, weil man einfach nicht den Kern des Problems getroffen hat. Auch Gerhard Schick vom Verein Finanzwende ist der Ansicht, dass wirkliche Reformen ausgeblieben sind. Um Finanzverbrechen einzudämmen, fordert Schick: Erstens, wir brauchen eine Vereinfachung am Finanzmarkt, weniger Komplexität, weil diese Komplexität es ermöglicht, alle möglichen schiefen Geschäfte zu machen und zu verschleiern. Die Strafverfolgung ist da extrem schwierig und aufwendig. Nur eine geringere Komplexität ermöglicht uns, da wieder ein bisschen aufzuräumen. Wichtig sei zudem, die Aufsichtsbehörden zu stärken und Strafen für kriminelle Banker zu verschärfen. Das Dritte ist, wir müssen den Whistleblower-Schutz, also den Schutz von Hinweisgebern, massiv verbessern. In den USA bekommen die einen Anteil dessen, was an Strafzahlungen oder Rückzahlungen eingegangen ist, dann von den Tätern sogar als Belohnung. Doch es geht um mehr als nur um die Aufdeckung von Finanzverbrechen. Thomas Fricke fordert, Banken sollen sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe besinnen und sich darauf konzentrieren, Unternehmen und andere private Investitionen zu finanzieren. Wir haben in der ganzen Nachkriegszeit einen Bankensektor gehabt in den 50er, 60er Jahren, also die deutsche Wirtschaftswunderzeit, der ganz klein war. Da gab es keine Derivate, da gab es keine großen Geschäfte. Da hat der Bankensektor, da haben die Banken das ordentlich gemacht, was sie machen sollten, Kredite vergeben für die Investitionen, die damals nötig waren. Das hat dazu gereicht und war gut, um das Wirtschaftswunder zu finanzieren. Und es gab so gut wie keine große Finanzkrise in der Zeit. Es gab keine Bankenkrisen, es gab nicht diese Hypes um irgendwelche Blasen und wieder Crashs und was weiß ich was. Das mag zunächst rückwärtsgewandt klingen, aber es trifft den Kern des Problems. Kriminelle Finanzgeschäfte werden vor allem dort ermöglicht, wo virtuelles Geld hin und her geschoben wird, ohne volkswirtschaftlichen Nutzen. Umgekehrt beklagen sich viele Start-ups und Kleinbetriebe, dass sie für Banken angesichts rentablerer Geschäfte uninteressant geworden sind. Wenn man das hinbekäme, diesen sehr spekulativen Teil des Finanzmarkts zu reduzieren, würde ganz logischerweise auch das Potenzial sinken, kriminelle Geschäfte da zu tätigen. Thomas Fricke plädiert für eine Steuer auf spekulative Finanztransaktionen. Dann würden sich viele virtuelle Geschäfte nicht mehr rechnen. Außerdem müsste die Politik den Banken vorschreiben, dass sie für spekulative Geschäfte mehr Rücklagen bilden. Wir haben heutzutage eine Situation, wo Banken sozusagen von dem Geld, was sie verleihen, nur wenige Prozent sozusagen als Rücklage nehmen müssen. Ein Großteil des Geldes, was an Krediten vergeben wurde, gibt es gar keine Rücklagen dafür. Es wird einfach vergeben. Da gibt es seriöse Ökonomen, die sagen, das sollte eher 20-30% mindestens sein, was als Rücklagen da gehalten wird. Und dann würde jede Bank sich auch sehr gut überlegen, viele Geschäfte sehr gut überlegen, ob sie die überhaupt machen würde. Nun ist seit kurzem tatsächlich ein Schrumpfen des Finanzsektors zu beobachten. Zumindest, wo es um Beschäftigte geht. Die Deutsche Bank will bis 2022 rund 18.000 Arbeitsplätze streichen, viele davon im Investmentbanking. Die britische HSBC, 35.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Commerzbank, 4.300 Arbeitsplätze weniger. Die französische Société Générale plant 1.600 Jobs zu streichen. Allerdings hat das weniger mit einer Reduzierung des spekulativen Geschäfts zu tun, als mit Digitalisierung und Rationalisierung durch Online-Banking und Internet-Trading. Inzwischen haben wir die wegweisenden Entscheidungen getroffen und die radikalste Transformation der Deutschen Bank seit 2 Jahrzehnten gut vorangebracht. Wie stehen die Chancen, dass der angekündigte Umbau gelingt? Dass kriminelle Geschäfte der Vergangenheit angehören? Ich habe den Eindruck, dass Christian Sewing es durchaus ernst meint, aber zum einen auf Schwierigkeiten stößt, zum anderen vielleicht auch nicht tief genug dran geht. Wenn wir sehen, dass teilweise Verantwortliche für problematische Geschäfte der Bank weiter dort beschäftigt sind oder teilweise befördert werden und aufsteigen, dann kommen einem Zweifel an den Kulturwandel. Gerhard Schick verweist auf Louise Kitchen. Die Britin gehört seit Juli 2019 zum erweiterten Vorstand der Deutschen Bank. Besonders irritierend ist der Aufstieg von Frau Kitchen, die zwar nicht selber belangt worden ist, strafrechtlich wegen des CO2-Emissionsskandals bei der Deutschen Bank, aber die unmittelbare Vorgesetzte gewesen ist. Und da stellt sich schon die Frage, wenn so jemand weiter aufsteigt, was ist das eigentlich für ein Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus? Ich reise zum Interview nach Frankfurt, in den Zwillingsturm der Deutschen Bank. Warum Louise Kitchen befördert wurde, dazu will sich Konzernsprecher Jörg Eigendorf nicht äußern. Ich kann nur so viel sagen, dass unser Vorstandschef und der Vorstand sich sehr genau darüber Gedanken machen, wer in welche Positionen kommt. Jörg Eigendorf verweist zudem auf die Personalpolitik, die bereits von John Cryan eingeleitet wurde. Cryan leitete die Deutsche Bank von 2015 bis 2018. Auf der zweiten Führungsebene sind unter John Cryan in den fast 3 Jahren 2/3 der Führungskräfte ausgetauscht worden. Nach dem Wechsel zu Christian Sewing hat es nochmal einen grundlegenden Wandel in den Führungsetagen gesehen. Der Vorwurf, es hätte sich doch nicht genug geändert, den halte ich dafür sehr, sehr abwegig. Eigendorf betont, Geldwäsche, Betrug, Bestechung und Korruption würden entschlossen bekämpft. Sie können einerseits unsere Anstrengungen gerade im Bereich im Kampf gegen die Finanzkriminalität darin sehen, dass wir die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich verdreifacht haben seit 2015 und jetzt mittlerweile rund 1600 Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten. Auch digitale Technik helfe, verdächtige Bankgeschäfte aufzuspüren. Gerade in diesem Bereich im Kampf gegen die Finanzkriminalität wird künstliche Intelligenz immer stärker eingesetzt. Sie können viele Dinge automatisieren und da ist die Digitalisierung der Prozesse manchmal weniger fehleranfällig, als wenn sie von Menschen gemacht wird. Auch das ist wichtig. Das sind eben diese beiden Faktoren, in die wir stark investieren, trotz der Kostensparprogramme, trotz des Stellenabbaus, weil es uns eben sehr, sehr wichtig ist und weil auch die Regulatoren natürlich das von uns fordern. Die Deutsche Bank verspricht zudem, Mitarbeiter, die als Whistleblower auf Missstände hinweisen, werden geschützt. Wir haben viel aus dem gelernt, was in den Jahren vor 2008, aber auch danach eben passiert ist. Und die Lernkurve ist da sehr steil. Aber wir können natürlich auch auf diese Lernerfahrung jetzt zurückgreifen. Gerne hätten wir auch von anderen Banken gewusst, was sie zu Vorwürfen, Anklagen und Verurteilungen sagen, wie sie heute kriminelle Aktivitäten bekämpfen. Die britische Bank Barclays und die Schweizer Privatbank Safra Sarasin äußern sich nicht. HSBC erklärt per E-Mail: Die Bank habe sich verpflichtet, die strengsten und effektivsten Standards gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität anzuwenden. An jedem Ort, an dem HSBC tätig sei. Dazu investiere die Bank in Systeme, Mitarbeiter und Prozesse. Auch Julius Bär schickt uns eine schriftliche Stellungnahme. Zu Matthias Krull, dem wegen Geldwäsche verurteilten Ex-Kundenberater, schreibt das Schweizer Bankhaus: Es ist öffentlich bekannt, dass Herr Krull nicht mehr für Julius Bär arbeitete, als er verhaftet wurde. Eine interne Untersuchung habe zudem bestätigt, dass der ehemalige Kundenberater allein und außerhalb der Bank gehandelt hatte. Julius Bär berücksichtige zudem internationale Anti-Geldwäsche-Standards und verbessere laufend die Risikokontrolle. Doch warum ist die Bank immer noch in Steueroasen präsent? Julius Bär werde sein Buchungszentrum auf den Bahamas schließen. Das Buchungszentrum auf der Kanalinsel Guernsey bleibe aber. Kunden schätzen die globale Diversifikation. Mit der Steuerthematik hat dies nichts zu tun. Es ist öffentlich bekannt, dass Julius Baer eine der ersten Banken war, welche ihre Kunden aufgefordert hat, ihre Steuersituation zu bereinigen. Von Kunden, die nicht bereit waren, unseren Dokumentationsanforderungen gerecht zu werden, haben wir uns getrennt. Auch die Deutsche Bank ist weiterhin in Steueroasen präsent. Auf den Cayman Islands, auf Jersey, auf Mauritius, im Indischen Ozean. Pressesprecher Jörg Eigendorf erklärt, dort eine Firma zu gründen oder Vermögen anzulegen, sei nicht grundsätzlich illegal. Wenn jemand entscheidet, solange er sein Vermögen vernünftig versteuert und nach den Gesetzen versteuert, ich möchte trotzdem einen Teil meines Geldes dort parken und nicht woanders, dann kann das ein legitimer Grund sein. Aber solange diese Steueroptimierung ermöglicht wird und auch vom Gesetzgeber ermöglicht wird, darf man sich auch nicht wundern, dass Unternehmen sie am Ende nutzen. Es ist internationale Realität für alle Großbanken, dass wenn sie Konzerne begleiten und deren Zahlungssysteme begleiten, dann können sie natürlich nicht irgendwann sagen, wir können Zahlungsverkehr hier oder dort nicht abwickeln, weil es gefällt uns mal eben nicht, solange es im legalen Bereich ist. Die internationale Realität für Großbanken und die Orientierung an den Bedürfnissen von Kunden, sei es aus Deutschland, den USA, Russland, China oder Staaten wie Venezuela, Mexiko, Nigeria. Das Argument des Konzernsprechers deutet auf ein grundsätzliches Dilemma im globalisierten Finanzsystem. Globale Großbanken, die in so vielen Märkten tätig sind, werden heutzutage kaum ein Geschäftsmodell haben, was nicht Berührung zu kriminellen Geldern hat. Da haben Sie natürlich die typischen Länder mit mafiösen Strukturen, die sehr stark präsent sind. Dann haben Sie Länder, wo Korruption im Regierungsapparat eine große Rolle spielt. Aber bei Cum-Ex-Geschäften in Deutschland und Libor-Skandal, der von Großbritannien und US-Märkten ausgeht, es ist einfach eine so breite Präsenz von Kriminalität im Finanzsektor, dass praktisch jede Großbank irgendwie damit zu tun hat. Gerhard Schick will das nicht als Entschuldigung oder als Blankoscheck verstanden wissen. Es gelte, Geldwäsche mit Auskunftspflicht zu bekämpfen. Eine Steuer auf spekulative Finanztransaktionen und eine Verpflichtung, das Eigenkapital zu erhöhen. All das könnte helfen. Doch am wichtigsten sei eine gesellschaftliche Debatte über die künftige Rolle der Finanzindustrie und eine gestärkte Bankenaufsicht. So gesehen sind häufigere Besuche von Staatsanwaltschaft und Polizei in den Bankentürmen vielleicht ein gutes Zeichen. Gefängnis und Milliardenstrafen. Das kriminelle Potenzial der Bankenbranche. Ein Feature von Matthias Holland-Letz. Es sprachen Michael Kamp, Name Alai, Sebastian Schlemmer und Matthias Lühn. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Eva Schwert. Regie Stefan Kordes. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.